Herzlich willkommen zu dieser Potenzialaktivierung deiner Zahngesundheit. Ich habe sie auf der Basis der Erkenntnisse von Dr. Bruce Lipton entwickelt und sie dient, regelmäßig angewendet, über mindestens 21 Tage der Lösung deiner unterbewussten Programmierung, die oftmals der Regeneration und der Selbstheilung im Wege steht. Höre sie dir jeden Morgen und jeden Abend über mindestens 21 Tage an und unterstütze somit dein Regenerationspotenzial. Dies wird dir auf vielfältige Weise zugutekommen, entweder als Begleitung zu einer zahnärztlichen Therapie oder aber als alleinige Maßnahme, wenn du deine Selbstheilungskräfte in dir erwecken möchtest. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem, was jetzt kommt. Lass dich drauf ein, mach's dir bequem und hör einfach nur zu. Ich bin wundervoll. Ich bin Schöpfer. Ich bin ein Schöpfer. Wesen. Ich bin eins mit dem großen Ganzen. Ich bin verbunden. Ich bin immer vereint mit allem. Alle Weisheit kommt aus mir, aus meinem tiefsten Inneren. Ich schöpfe aus einem großen Meer an Wissen. Ich bin eins mit allem. Ich habe immer Zuversicht. Ich bin verwurzelt und verankert in dem, was ist. Alles, was ist, ist auch in mir. Ich kann jederzeit alles Wissen in mir finden. Ich bin immer zuversichtlich. Ich trage immer ein Lächeln in meinem Herzen. Ich weiß, es gibt immer einen Sinn in allem. Ich bin mir genug. Ich benötige niemanden und nichts im Außen, wodurch ich in meine Kraft komme. Ich habe alle Kraft in mir. Ich selbst bin. Ich bin. Ich bin alles. Ich bin das Universum. In mir sind alle Kräfte verankert, die ich benötige, um meinen Weg zu gehen. Alle Kraft liegt in mir und ich muss nur daraus schöpfen. Nichts und niemand im Außen gibt mir diese Kraft. Sie liegt tief in mir. Und dort habe ich immer und jederzeit Zugang zu ihr. Ich weiß, Alles ist da. Ich bin zuversichtlich in jeder Situation. Ich weiß, es gibt in allem einen Sinn. Den Sinn finde ich in mir. In mir ist alles, was ich benötige, um zu schöpfen. Ich schöpfe Gesundheit. Ich schöpfe Glück. Ich schöpfe Leben. Ich bin Leben. Ich bin Schöpfung. Ich weiß, alles ist in mir und ich brauche nur danach zu greifen. Ich bin eins mit allem. Ich bin eins mit dem Meer an Wissen. Ich verbinde mich mit anderen, um gemeinsam zu schöpfen, gemeinsam einen Weg zu gehen. Wir sind alle verbunden. Ich verbinde mich mit allen und allem, um gemeinsam zu schöpfen. Überall liegt dieses Wissen tief in jedem Einzelnen. Wir alle haben die Kraft zu schöpfen. Ich blicke nach innen und finde alles. Ich bin Schöpfung. Und ich schöpfe. Ich benötige nur mich und meine Erinnerung an das, was in mir steckt. Denn ich bin alles, was ist und mit allem, was ist, verbunden. Und alles, was ich benötige, ist da. Ich habe Zugang zu allem, was ist, und dadurch habe ich Zugang zu allem, was mir dient. Ich wende meinen Blick nach innen, um Antworten zu finden, denn nur in mir ist diese Antwort zu finden. Ich bin zuversichtlich. Ich weiß, dass es immer einen Weg gibt und ich weiß, dass alles einen Sinn hat und der Schöpfung dient. Ich erschaffe mein gesundes und glückliches Leben. Ich selbst kann das. Ich selbst bin alles, was ich brauche, um ein gesundes und glückliches Leben zu erschaffen. Ich wende meinen Blick jeden Tag in mein Inneres, denn nur da sind alle Antworten für mich bereitgelegt. Ich bin nicht alleine. Ich bin immer ein Teil des Ganzen. Und ich weiß, dass alle Antworten in mich hineinfließen und ich sie dort abrufen kann. Ich werde immer im Innen nach Antworten suchen. Ich suche sie immer im Innen. Ich weiß, alles ist für mich verfügbar, denn so funktioniert die Natur. Die Natur ist ein intelligentes System und ich bin Teil davon. Ich bin Natur, ich bin Universum, ich bin alles, was ist. Alles, was ist in mir und um mich herum, wie im Großen, so im Kleinen und wie im Außen, so im Innen. Ich bin eins mit allem und deshalb habe ich Zugang zu allem. Ich schöpfe daraus für meinen Lebensweg, für meine Gesundheit. Ich erschaffe meine Gesundheit. Ich erschaffe mein glückliches Leben. Denn alles ist da. Ich habe tiefes Vertrauen und ich weiß, dass alles in mir liegt. Ich aktiviere ab jetzt alles, was in mir liegt und erschaffe mein gesundes und glückliches Leben. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, immer und zu jeder Zeit erschaffe ich mein gesundes und glückliches Leben. Denn ich weiß, alles ist in mir. Alles fließt in mich hinein und wieder aus mir heraus. Alles ist im Fluss, denn das ist Leben und ich bin Teil dessen, was Leben und Natur ist. Ich bin. Ich bin vollständig. Ich bin komplett. Ich bin perfekt. Ich bin die Genialität der Natur. Ich bin Schöpfung. Ich bin alles. Ich bin perfekt, wie ich bin. Alles ist da. Alles ist verfügbar zu jeder Zeit. Ich erinnere mich ab jetzt immer daran, dass alles in mir ist. Und ich suche immer in mir nach Antworten. Denn alles ist in mir. Ich weiß, dass in allem ein Sinn ist. Alles, was mir widerfährt, hat einen tieferen Sinn und ich suche nach diesem Sinn in mir und ich finde den Sinn in mir, nur in mir sind alle Antworten für mich. Ich vertraue auf die Genialität meines Systems. Ich vertraue, dass Körper, Geist und Seele als eine Einheit wirken. Ich weiß, dass sie gemeinsam für mich und mit mir arbeiten. Wir alle sind eins. Wir alle dienen dem großen Ganzen. Wir sind das große Ganze. Ich bin das große Ganze, das gesamte Universum ist in mir wieder gespiegelt. Alles, was in mir ist, ist auch im Außen. Ich heile mich und heile das Außen. Ich bin Schöpfung. Ich bin Teil des großen Ganzen. Ich bin Natur. Ich bin die Genialität der Natur. Ich bin glücklich. Ich bin gesund. Ich bin kraftvoll. Ich bin stabil. Ich bin verankert. Ich bin verbunden. Ich bin alle. Ich bin eins mit allen und allem. Ich bin. Ich liebe mich für das, was ich bin. Ich bin wundervoll. Ich bin die Genialität der Schöpfung. Ich bin dankbar. Ich liebe mein Sein. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meinen Körper. Ich liebe meinen Geist. Ich liebe meine Seele. Ich bin liebevoll. Ich bin glücklich. Ich bin dankbar. Ich bin Schöpfung. Ich bin kraftvoll. Ich bin stabil. Ich bin das Licht. Ich bin das Dunkel. Ich bin das Weibliche. Ich bin das Männliche. Ich bin alles, was ist. Ich bin das Wunder der Schöpfung. Und dafür bin ich dankbar. Und ich weiß, alles ist in mir. Und ich muss nur meinen Blick nach innen werfen und finde alles, was ich benötige. Dafür bin ich dankbar. Ich bin glücklich zu leben. Ich bin dankbar zu leben. Ich bin dankbar für diese Erfahrung. Denn ich weiß, alles hat einen Sinn. Und alles dient mir und dadurch dem großen Ganzen. Wenn ich nach innen blicke, wenn ich die Antwort in mir finde, finde ich die Antwort auch für das große Ganze. Heile ich mich, heile ich das Außen. Das ist Natur, das ist Schöpferkraft. Ich bin Schöpferkraft. Ich bin das Wunder der Natur. Und das Wunder der Natur wirkt durch mich, in mir und außerhalb von mir. Dafür bin ich zutiefst dankbar.